Erster singt laut für Gott. Alle Länder sollen sich freuen. Zweiter dient Gott mit Freude. Kommt zu ihm und singt Lieder. Dritter wisst genau, er ist Gott. Er hat uns gemacht. Wir gehören zu ihm. Wir sind wie seine Schafe. Vierter geht in sein Haus. Sagt Danke zu ihm. Singt schöne Lieder für ihn. Fünfter, Gott ist gut. Seine Liebe bleibt für immer. Er ist immer treu.